Wenn der Mensch nicht in der Lage ist, die Weltwirtschaft nach den Bedürfnissen einer Menschheit zu organisieren, die an Hunger und so viel anderem zugrunde geht, was ist das dann für eine Menschheit? Ich glaube, dass wir, die wir uns den Mund mit dem Wort Menschheit vollstopfen, noch nicht so weit sind. Wir sind noch nicht Mensch geworden. Vielleicht gelingt es eines Tages, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir haben das Weltspektakel vor Augen, und es ist schaurig. Wir leben neben all dem Schlechten, als hätte es keinerlei Bedeutung. Grauen, Gewalt, Tod, insbesondere der Tod anderer, werden nur mehr banalisiert. Und solange das Gewissen der Leute nicht erwacht, wird es genauso bleiben. Vieles wird unternommen, um uns völlig apathisch und willensschwach zu halten und unsere Fähigkeit zur Zivilcourage zu lähmen. Willkommen im Niemandsland. Unsere große Aufgabe besteht darin, menschlicher zu werden. José Saramago. Ich war in diesen Tagen in Lissabon und habe es dort natürlich nicht versäumt, die José Saramago Stiftung La Fundação José Saramago zu besuchen. Wer nicht weiß, wer Saramago war, dem sei es hier kurz gesagt. Portugiesischer Schriftsteller, Nobelpreisträger für Literatur, bekennender Kommunist, kritischer Intellektueller, der von 1922 bis 2010 lebte. Also, das Gebäude der Saramago Stiftung bzw. das Museum liegt am Fuße eines Hanges, den vor Jahrhunderten die alte Stadtmauer umsäumte. Wir befinden uns im Zentrum Lissabons, nur einen Steinwurf von der touristischen Praça do Comércio entfernt. Unten sieht man die Flussmündung des Teixos. Die Straße heißt Rua dos Bacalhoeiros. Der untere Teil des Gebäudes ist ein Museum über die Römerzeit. Im ersten Stock befindet sich die ständige Ausstellung über das Leben und das Werk des Dichters und Arbeiterschriftstellers Saramago. Hier sind der Lebensweg und die Bücher und Schriften Saramagos dokumentiert und ausgestellt. Besonders schön sind die mit den übersetzten Büchern vollgestellten Wände. Die Stadt der Blinden in 30 verschiedenen Sprachen, auf Deutsch, auf Russisch, auf Chinesisch. Der Roman Alle Namen, All the Names, Todos los Nombres, Tous les Nombres und so weiter und so weiter. Mittels Stelltafeln, Audios und allerlei Videos bekommt der Besucher und die Besucherin natürlich auch einen recht guten Überblick über den Geist Saramagos, der zeitlebens die Aufgaben des kritischen linken Intellektuellen übernommen hat, nämlich in dem postfaschistischen Portugal das Gewissen und die Stimme der Unterdrückten zu sein. In dem offiziellen Text heißt es: Im Werk von José Saramago, geboren 1922 in Asinjaga, ist anspruchsvolle und persönliche Literatur mit äußerst fruchtbaren Fragestellungen verknüpft. Er gelangt erst spät, aber mit einer umfassenden literarischen Ausbildung zur Schriftstellerei und verstand in den 1980er Jahren eine innovative und originelle Literatur zu erschaffen, die ihm 1998 den ersten jemals an einen portugiesischen Schriftsteller verliehenen Nobelpreis einbrachte. Dicht und ironisch, intelligent und skeptisch, liebevoll und sarkastisch, vernichtend und hartnäckig in seiner Kritik, geht es in seinen Romanen sowohl um die Entmystifizierung der offiziellen Geschichtsschreibung als auch die bewusste Verurteilung der damaligen Irrwege. Stets bezog Saramago sich dabei auf das zutiefst Menschliche, auf Solidarität, Mitgefühl und den Respekt für den Nächsten sowie die Relativität der Meinung. Gewappnet mit einem starken Autoerzähler, der das Gespenst seiner eigenen Erzählungen zu durchdringen wusste, vertrat er den Standpunkt, dass Werk und Schriftsteller nicht voneinander zu trennen seien, und er schuf so eine Literatur der starken Bilder und kühn visionären Metaphern. Seine gleißende Fabulierkunst und sein rastloser Geist wussten die Literatur mit dem wild pulsierenden Herzschlag des aktuellen Weltgeschehens zu verknüpfen, das er darin unablässig bloßlegte und hinterfragte. Saramago, der nie verhehlt hat, aktiver Kommunist zu sein, wurde durch sein Werk und seine Persönlichkeit in der ganzen Welt zu einer Symbolfigur, die es als Bürgerpflicht auffasst, sich für Freiheit, Menschenrechte und soziale Eingliederung einzusetzen und dabei stets von Werten und Idealen geleitet war, die eine gerechtere und menschlichere Welt zum Ziel hatten. Dank dieser engagierten Haltung ist es ihm mit viel Energie und Durchhaltevermögen gelungen, die Rolle des nonkonformistischen Intellektuellen zurückzuerobern, der sich in die brennendsten aktuellen Fragen und Debatten einmischt, ungewöhnliche Sichtweisen beisteuert und die mehrheitlich akzeptierte Meinung hinterfragt. Saramago fordert eine Ethik des Individuums und der Gemeinschaft, die dem Menschen und seiner Würde vor jeder diskriminierenden Hierarchisierung und anderen Macht- und Wirtschaftsinteressen höchste Priorität einräumte. Saramago war ein großer Verfechter der Bürgerpflicht und betonte immer wieder die Gleichstellung von Bürger und Schriftsteller. Er formulierte das so: Auch wenn ich Marxist und Kommunist mit Parteibuch bin, achte ich sehr darauf, dass meine Romane nicht zu politischen Pamphleten werden. Ich habe gewisse Vorstellungen und Sorgen und mache zwischen dem Schriftsteller und dem Bürger in mir keinen Unterschied. Ich glaube, wir Schriftsteller müssen wieder auf die Straße gehen und unseren angestammten Platz zurückerobern, der jetzt von Radio, Presse und Fernsehen besetzt ist. Wir müssen den Humanismus unterstützen und bewusst machen, dass Abertausende von Menschen von der Entwicklung ausgeschlossen sind. Im Laufe seines langen Lebens war er Polemiker, bekennender Pessimist, ein brillanter Aktivist und Querdenker sowie ausdauernder Autor eines umfassenden schriftstellerischen Werkes, das neben seinen Romanen ebenso Theaterstücke, Gedichte, journalistische Arbeiten und Tagebücher umfasst. Die Ausstellung José Saramago, Die Saat und die Früchte, veranschaulicht diese Hingabe zur Literatur und zeigt auf, wie tief der Dichterfürst Saramago mit dem Spracharbeiter verwurzelt war, der mit seiner akribischen und methodischen Arbeit in den schwierigen Phasen seines Lebens, den mühevollen und finsteren 40er, 50er und 60er Jahren Portugals, das ist die Zeit der Diktatur, den Grundstock für späteren Glanz gelegt hat. Die Ausstellung, die eine Vielzahl von Manuskripten, Dokumenten, Erstausgaben und hunderte von Übersetzungen in über 40 Sprachen vereint, bietet nicht nur die Möglichkeit zu einem Ausflug in das literarische Schaffen Saramagos, sondern auch in die ideologischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge seiner Zeit. Unsere große Aufgabe ist es, menschlicher zu werden. In dem Buch Die heilige Familie von Marx und Engels gibt es einen Satz, der unbedingt in die Praxis umgesetzt werden muss. Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden. José Saramago. Thank you. Neste meio século, não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se. As desigualdades agravam-se. A ignorância cresce. A miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. A Ilha da Colatra saúde os ouvintes da Rádio Niemandsland, Terra de Ninguém, Barcelona, contrabanda FM 91.4. Sommer Niemandsland. Seit Ewigkeiten sehen, wie unsere Welt sich dehnt. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu werden, die Zeit zu vergehen, die Zeit zu ernten, die Zeit zu sehen, die Zeit der Freude, die Zeit des Leids, die Zeit des Lachens. Die Zeit zu trauern. Seit Ewigkeiten sehen, wie unsere Welt sich dreht. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu bauen, die Zeit zu zerstören, die Zeit des Duldens, die Zeit sich zu empören, die Zeit zu kämpfen, die Zeit zu fliehen, die Zeit zu hassen, die Zeit zu lieben. Seit Ewigkeiten sehen, wie diese Welt sich dreht. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu verstummen, die Zeit zu schreien, die Zeit der Reue, die Zeit zu verzeihen, die Zeit der Erlösung, die Zeit der Qual, die Zeit der Wärme, die Zeit der Kälte. Seit Ewigkeiten sehen, wie unsere Welt sich dehnt. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Zeit zu gewinnen, die Zeit zu verlieren, die Zeit des Zorns, die Zeit der Gewalt, die Zeit der Versöhnung, die Zeit für den Sieg, den Sieg des Friedens in der Welt über den Krieg. Seit Ewigkeiten sehen, wie unsere Welt sich dehnt. Und doch hat ein jegliches seine Zeit auf Erden. Die Mitarbeiter von Amnesty International sind einiges gewohnt. Das Ausmaß der Gewalt, die Brutalität, mit der vor allem nichtstaatliche Gruppen im vergangenen Jahr gegen Zivilisten vorgegangen sind, das allerdings sei ein neuer, ein erschreckender Trend, sagt die Generalsekretärin der deutschen Amnesty-Sektion, Selim Çalışkan. Ein absolut katastrophales Jahr für Millionen von Menschen, die in Angst vor Überfällen, vor Folter, vor Versklavung, vor sexualisierter Gewalt, vor Scharfschützen, Bomben, Artilleriebeschuss leben mussten. Die Ukraine, der Gazastreifen, Syrien, Irak, das brutale Vorgehen von Terrormilizen, ob sie sich nun IS oder Boko Haram nennen. All dies hätte zur größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg geführt, Weltweit, heißt es bei Amnesty, seien rund 57 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Reaktion der Weltgemeinschaft auf das Flüchtlingsdrama: beschämend. Sonntagsreden statt aktiver Hilfe. Und 95% der Menschen wurden in den Nachbarländern aufgenommen, nicht in Europa und auch nicht in den USA. So habe der Libanon 715 Mal mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen als die Europäische Union in den vergangenen 3 Jahren. Mit der Folge, dass die Infrastruktur des Landes vor dem Kollaps stünde. Die Nachbarstaaten müssen bei der Versorgung von syrischen Flüchtlingen viel mehr unterstützt werden. Sehr viel mehr, als bisher getan wurde. Der regionale Hilfsplan der UN für Flüchtlinge war bis Ende 2014 nur zu knapp 60% finanziert. Das ist beschämend, nur weil die Staaten einfach kein Geld zur Verfügung gestellt haben. Die internationale Gemeinschaft habe versagt, auch beim Schutz der Zivilbevölkerung vor Gewalt. Terrormilizen wie der IS oder Boko Haram seien nicht vom Himmel gefallen. Es werde zu spät oder gar nicht auf Menschenrechtsverletzungen reagiert. Auch weil es der internationalen Gemeinschaft zu oft um nationale, geopolitische und wirtschaftliche Interessen gehe. Ein Vorwurf, von dem auch Deutschland nicht ausgenommen wird. Deutschland hat in unverantwortlicher Weise weiter Rüstungsexporte zugelassen und trägt zu bewaffneten Grausamkeiten bei, die wir 2014 dokumentiert haben. Amnesty fordert striktere Rüstungskontrollen, vor allem auch Kontrollen mit Blick auf den endgültigen Verbleib von Waffen. Es müsse verhindert werden, dass Rüstungsgüter auf dem Schwarzmarkt auftauchten, in die Hände von Terrormilizen fielen oder über Umwege in Länder gelangten, in die nicht exportiert werden dürfe. Auch bei der Menschenrechtslage in Deutschland sieht Amnesty Verbesserungsbedarf. Das Asylbewerberleistungsgesetz verstößt nach Ansicht der Organisation gegen die Verfassung, weil Betroffene keine medizinische Vorsorge in Anspruch nehmen dürfen. Kritisiert wird außerdem, dass es nach wie vor keine unabhängigen Kommissionen in den Bundesländern gibt, die Polizeigewalt dokumentieren und aufklären. Christina Nagel, Berlin. Als Kinderarzt, der weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Die Mutter träumt von Herz, das alt Neuland. Palästina, sein Herz hängt an Deutschland. Dem Deutschland Riekes, Manns und Schuberts. Nicht dem Deutschland, das diese Angst hier zulässt. Er wird sie fortschicken, es lässt sich nicht mehr ändern. 38, die letzten Tage im September. Berlin, Anhalter Bahnhof. Sie winkt dem Vater durch die Scheibe und sie fahren los. Er ruft ihr nach, man soll keine Tränen weinen. Wenn man ins Land seiner Väter reist, und sie versteht nicht gleich, was das heißt, ließ sie den Vater nicht zurück, eben an jedem Gleis. Und die Welt verschwimmt vor ihren Liedern, versinkt ihm für immer und nie wieder. Und sie fahren in die Nacht, sie findet Schlaf, weil sie fühlt, dass er über ihr wacht. Und in ihrem Traum hat er Flügel, sie träumt, er fliegt in den Süden, fliegt ihr nach in den Frieden, nach Tel Aviv, Hügel des Frühlings. Ich bin der Stern. Der Stern, der gefallen vor dem Himmel liegt. Bin der Stern, an dem du nachts die Sonne siehst. Ich bin dein Stern, Berlin, Berlin. 8 Tage und 8 Nächte auf dem Boot. Wenn der Novembersturm tobt, hier über dem Meer und daheim in Berlin, wegen 1000 Pfund Sterling kann der Vater nicht mehr fliehen. Und sie ausgestoßen in diese kalte Welt, betet zu einem Gott, den sie in Frage stellt, während sie die Tage zählt, die sie den Vater nicht in Armen hält. Und sie hegt die Dinge, die ihr von zu Hause bleiben. Der Rilke-Band, ein paar Kleider, ihre Geige. Auf ihrer Reise, Flucht ohne Zuflucht. Nur diese Furcht vor der Zukunft. Und er will es nicht glauben, bis sie nachts vom Haus sind. Doch sie schlagen und sie plündern, sie verhaften 1038 Sachsenhausen. Ein Brief aus Tel Aviv, er ist nur froh, dass sie raus sind. Die kleine Ellie Weinreben und dieses Heimweh, ob's irgendwann vorbeigeht. Für das verlorene Land, dort im gelobten Land. Und sie träumt sich weit weg. Und in ihrem Traum hat sie Flügel. Sie träumt, sie fliegt aus dem Süden. Fliegt zurück in den Frieden nach Berlin von den Hügeln des Frühlings. Der Stern, der auf deinem Boden schlief, ich bin der Stern, der gefallen vor dem Himmel lief. Ich bin der Stern, dem du nachts die Sonne siehst, ich bin dein Stern, Berlin. Ich bin der Stern, nach dem du so gesucht hast, ich bin der Stern, das Funk. El Museo do Aljub, Resistencia e Libertade, das Museum Aljube, Widerstand und Freiheit. Im Zentrum von Lissabon gibt es einen Ort, der Museo do Aljub heißt. Und der in der Rua de Augusto Rosa Nummer 42 liegt. Der Name Aljub stammt aus dem Arabischen und bedeutet Brunnen ohne Wasser, aber auch Gefängnis. Bis zum 19. Jahrhundert war hier der Knast der Kirchenmacht. Später dann, während der Republik, wurde daraus ein Frauengefängnis. Ab dem Jahr 1928 benutzte die Militärdiktatur das Aljub dann als Gefängnis für politische und soziale Gefangene. Im Laufe der Jahre wurde es zum Privatknast der politischen Polizei der faschistischen Militärdiktatur. Erst 1965 wurde es geschlossen und einer anderen Bestimmung zugeführt. Die Militärdiktatur in Portugal zwischen 1926 und 1933 und der sogenannte Estado Novo, also die faschistische Diktatur, auch Salazar-Regime genannt, die von 1933 bis 1974 dauerte, brachten Zensur, Abschaffung des Parteienparlaments und der Gewerkschaften sowie ein Justizsystem hervor, das auf Denunziantentum und Verdachtsjustiz beruhte. Regimegegner wurden in private Gefängnisse der politischen Polizei eingesperrt oder in die zahlreichen, über das gesamte portugiesische Imperium verstreuten Konzentrationslager verschleppt, zum Beispiel nach Madeira oder Timor. Das Aljub-Museum offenbart den interessierten Besuchern tiefgehende Einblicke in die Schrecken dieses Regimes, das erst 1974 mit der Nelkenrevolution ein verdientes Ende fand. Die Justiz im Estado Novo war eine reine Militärjustiz und beruhte auf summarischen Anklagen und Urteilen. Über 10.000 politische Gefangene wurden diesen politischen Prozessen unterworfen. Eine weitere Sektion des Museums schildert die Oppositionsbewegungen und den clandestinen Widerstand gegen das Regime. Letzterer wurde zum größten Teil von der kommunistischen Partei ausgeübt. Im zweiten Stock des Gebäudes wird der Widerstand gegen die Diktatur ausführlich abgehandelt. Über ein Dutzend Aufstände, Verschwörungen und Revolten wurden im Laufe der Zeit organisiert, die erst zu Beginn der 1970er Jahre, als die Widersprüche im Inneren Portugals und die Kolonialkriege den Boden für ein Ende der Diktatur bereiteten. Das Gefängnissystem. Sobald ein Mensch von den Exekutivorganen der Diktatur verhaftet war, wurde er zum politischen Gefängnis der politischen Polizei verbracht, nämlich zum Al-Jube. Dort wechselten Verhöre, Einschüchterung und oft Folter einander ab, um den Gefangenen zu einem Schuldeingeständnis zu zwingen und seine sogenannten Mitverschwörer bzw. das Netz zu verraten. Die Zellen. Im Al-Jub-Gefängnis gab es 14 kleine Zellen, winzige Verließe, die einmal 2 Meter groß waren, ohne Licht und verdreckt. Im Museum kann man in diese Zellen hineingreifen. Zur Veranschaulichung hat man eine lebensgroße Figur hineingesetzt. Hier wurden die Gefangenen reif gemacht für die Verhöre, geschlagen und beschimpft. Es konnte ein langer Zeitraum vergehen, ehe der Gefangene zermürbt zum Verhör abgeführt wurde. Das Telefon. Auf dem Flur, in einer Ecke, an der Gefängniswand, befindet sich ein Telefon. Dunkel glänzt es. Bisweilen schrillt es metallisch auf. Es ist kein Telefon der Hoffnung, mittels dessen ein Befehl zur Entlassung des Gefangenen erklingen könnte. Es ist ein weiteres Element in einem Labyrinth der Schrecken. Denn wenn es in der Nacht erklingt, heiser wie der Schrei eines Raubvogels, gemischt mit dem Kreischen einer Eisenstange, die eine Betonmauer entlanggezogen wird, dann bedeutet das Abholen zum Verhör, Abholen zur Folter. Lange erklang dieses unmenschliche Klingeln. Keiner der 14 Gefangenen wusste, wen es treffen würde. Ein Telefon in der Nacht. Das Al-Jub-Museum wurde im Zentrum von Lissabon errichtet und erfüllt die Pflicht der Stadt Lissabon und des Landes Portugal, der Opfer von Gefangenschaft und Folter zu gedenken, die ihr Leben geopfert haben und die gekämpft haben für Freiheit und Demokratie. Zweieinhalb Stunden später steht der Besucher auf dem Balkon des Al-Jube-Hauses und blickt in den hellen Himmel über Lissabon. Es ist Mittag. Die Sonne schüttet Kaskaden aus glänzendem Licht über die Hügel, die Flusslandschaft und das ferne Meer. Die alten Paläste und die schicken Tempel der Postmoderne leuchten zwischen den Wohnblocks. Eine schöne Welt, denke ich. Und je schöner diese Welt ist, umso größer ist unsere Aufgabe, dafür zu streiten, dass alle Menschen frei von Existenzsorgen an ihr teilhaben können. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo de estranho, lençol. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas, quer voar. Sempre que entristeço a nostalgia cai em mim, ouço de tão longe a estranha voz por mim chamar. É um canto doce, mavioso ou coisa assim. Logo minha alma faz-se voz e quer cantar. Bálsamo bendito a esta terra que quis Deus dar. Mais vale cantar do que chorar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo estranho a latir. Quem vai ao fado, meu amor, sente que a alma ganha asas, quer voar. Sempre que radioso o coração se agita em mim, no impulso alegre a felicidade vem morar. Abandono a voz numa oraria porque assim sei que o coração quer a guitarra forma dar. Bálsamo bendito a esta terra quis Deus dar. Mais vale cantar do que chorar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo de estranho a latejar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas, quer voar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo de estranho a latejar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Und während sie schon zum Schlag ausholen, betrügen sie uns mit Friedensparolen. Der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Polen! Sozialistische Weltrepublik, steigt auf den Trümmern der alten Gesellschaft. Sozialistische Weltrepublik. Niemandsland Geschichte. Der Zweite Weltkrieg. Der Endkampf. Ab 1943 forderten Luftwaffenoffiziere den Einsatz von Selbstopferpiloten. Einige Dutzend Soldaten ließen bei den Kamikaze-Kommandos ihr Leben. An den Tag, an dem er beschloss zu sterben, kann sich Helmut Schulz noch gut erinnern. Es war im Juni 1944 auf dem Flugplatz Ribnitz-Damgarten an der Mecklenburger Küste, wo der Lastenseglerpilot zwei Freunde traf. Die beiden erzählten von einer seltsamen Einheit, der sie angehörten, dem Kampfgeschwader KG 200. Wer da mitmachte, wollte etwas Besonderes tun, um den Endsieg doch noch zu erringen. »Ich war von der Idee sofort begeistert«, erinnerte sich Schulz in einem Interview, das er im Jahr 2005, damals 83 Jahre alt, dem Spiegel gab. Der junge Soldat setzte seine Unterschrift unter ein Dokument, mit dem er sich zu einem Totaleinsatz unter Aufopferung seines Lebens meldete und dokumentierte damit seine feste Absicht, sich mit einer antriebslosen Gleitbombe in den sicheren Tod zu stürzen. Das Fluggerät sollte aus einer mit Pilotenkanzel versehenen Bombe bestehen, die dann ein geübter Segelflugpilot ins Ziel steuern würde. Schiffe der alliierten Invasionsflotte, Brücken oder andere wichtige Ziele waren für einen solchen Einsatz vorgesehen. Über die Erprobungsphase kam diese Waffe jedoch nie hinaus. Mit Selbstmord oder Lebensmüdigkeit oder gar Todessehnsucht hatte das überhaupt nichts zu tun, versichert Schulz energisch. Doch womit dann? Warum wollte der junge Soldat sein Leben opfern? Schulz legt den Kopf in die Hand, blickt auf den Tisch. Er sucht nach Worten. Dann sagt er, »Wir waren in dem Nazisystem aufgewachsen. Wir dachten doch, dass wir das Richtige tun.« Um die sogenannten Selbstopfereinsätze SO, junger Wehrmachtflieger, ranken sich nach dem Krieg ungezählte Legenden. Vor allem ehemalige Kameraden und Freizeitforscher kümmerten sich um das Thema. Dabei ist ungeklärt, wie viele sich zu solchen Himmelfahrtskommandos meldeten und wie viele tatsächlich zu einem Flug ohne Wiederkehr starteten. Als gesichert gelten beispielsweise die Einsätze deutscher Todespiloten, die sich mit ihren Jagdfliegern am 16. und 17. April 1945 auf die mehr als 30 Oderbrücken stürzten, über welche die Rote Armee auf Berlin vorrückte. Generalmajor Robert Fuchs, Befehlshaber der 1. Luftwaffendivision, stachelte die Freiwilligen am Abend zuvor im Offizierscasino des Flugplatzes Jüterborg südlich von Berlin an. Die sowjetischen Kräfte müssten in einer letzten großen Kesselschlacht zwischen Berlin und Oder eingeschlossen und vernichtet werden, fantasierte der Offizier. Insgesamt 39 Piloten stiegen an den darauffolgenden beiden Tagen in ihren ME-109 und Focke-Wulf-Jägern auf, um den selbstmörderischen Plan umzusetzen. Doch nur 17 trafen wirklich ihr Ziel. Die übrigen wurden von der Flak abgeschossen oder rasten vorbei. Der militärische Effekt dieser sinnlosen Aktionen war gleich null. Die Soldaten der Roten Armee reparierten die Schäden an den Brücken innerhalb weniger Tage. Der Vormarsch wurde kaum verzögert. Dass ihr Vorhaben an Wahnsinn grenzte, ahnten selbst die Offiziere, die heftig für die Selbstopfereinsätze warben. Einer der eifrigsten Befürworter der Kamikaze-Fliegerei war Oberleutnant Heinrich Lange, Staffelführer im KG-200 der Luftwaffe und für einige Zeit Schulz' Vorgesetzter. Der glühende Nazi-Anhänger und Segelflieger forderte ab 1943 die Entwicklung von Gleitbomben, die er mit Freiwilligen besetzen wollte. Stets bemühte sich Lange, seine Ideen rational und kühl vorzutragen, um jeglichen Verdacht der Spinnerei zu vermeiden. Der Offizier ging davon aus, dass jedem deutschen Armeeangehörigen drei Feinde gegenüberständen. Also müsse man rechnen und kalkulieren wie Kaufleute, müsse wuchern mit unserem Menschenkapital. Die Gleitbombe könne den Todesquotienten weit über Sieg notwendiges Maß hinaus steigern. So würde sich bei einem durch einen Selbstopfereinsatz versenkten Schlachtschiff ein Todesquotient von ca. 1 zu 1500 ergeben. Immerhin 80 Freiwillige konnte Lange am 6. Februar 1944 nach oben melden. Davon unterschrieben 17 Verträge mit Todklausel. Am 14. September 1944 schlug Lange in einer Denkschrift an den Chef des Generalstabs der Luftwaffe sogar vor, mit Langstreckenbombern New York anzugreifen. Die Flugzeuge sollten auf den Kraftstoff für den Rückflug verzichten, stattdessen Sprengstoff mitnehmen und sich in die untersten Stockwerke eines New Yorker Wolkenkratzers stürzen, wenn Baufachleute der Meinung sind, dass dann das Gebäude zusammenbricht. Es waren mittlere Luftwaffenränge wie Lange, die solche Vorschläge nach oben meldeten. Doch damals hatten seine Vorgesetzten für derartige Terrorattentate, die den späteren Anschlägen vom 11. September verblüffend ähneln, nichts übrig. Lange hatte bei ihnen den Ruf eines Außenseiters und Querulanten, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Auch Hitler selbst stand den SO-Einsätzen skeptisch gegenüber. Als die legendäre Pilotin Hanna Reitsch, die der Führer sehr schätzte, bei einem Besuch am 28. Februar 1944 für das SO-Projekt warb, ließ der Diktator sie abblitzen. Hitler, erinnerte sich Reitsch nach dem Krieg, hielt weder die deutsche Situation für so hoffnungslos noch den Zeitpunkt für gekommen, um einen derartigen Einsatz zu rechtfertigen. Enttäuscht zog Reitsch wieder ab. Erst 1945 änderten die Technokraten der Luftrüstung ihre Meinung. Doch auch das letzte Aufgebot der Luftwaffe erschöpfte sich in wenigen, meist hastig zusammengenagelten Wegwerfflugzeugen wie der Mistel, mit denen ungeübte Jungpiloten Jagd auf alliierte Bomber machen sollten, indem sie mit Vollgas in einen der amerikanischen B-17-Bomber, die nannte man fliegende Festungen, donnerten. Die Soldaten, wie Schulz im NS-System aufgewachsen, galten den Entwicklern solcher Flugzeuge als Verbrauchsmaterial. Der Berliner Politikwissenschaftler Ulrich Albrecht sieht in den SU-Einsätzen keine Heldentaten, sondern den reinen Vernichtungswillen der spätnationalsozialistischen Phase. Helmut Schulz kam davon. Er wurde 1945 nach Nürnberg versetzt, um die Amerikaner aufzuhalten. Dabei geriet er in Kriegsgefangenschaft. »Es war heller Wahnsinn, solche Einsätze zu planen«, sagt er heute. »Wir waren bescheuert und wir wussten es nicht besser.« Nur ein Gedanke habe ihn damals beherrscht. »Wir wollten den Krieg gewinnen.« Seinen Vorgesetzten Lange, der vor ein paar Jahren starb, hat er nach dem Krieg noch häufig getroffen. Sie haben von alten Zeiten erzählt, von der Fliegerei geschwärmt und sich gefreut, dass sie überlebt hatten. Vorwürfe hat Schulz ihm nie gemacht. Der Artikel »Heller Wahnsinn«, der Endkampf, ist geschrieben von Herrn Peer Hinrichs und wurde veröffentlicht im Spiegel-Spezial zum Thema Hitlers Krieg, Nummer 2 aus dem Jahr 2005. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 24 años. War heut Morgen auf Patrouille und ich ging als letzter Mann. Hörte unter meinem Fuß das Klicken, sofort hielt ich an. Noch kann nichts passieren, aber wenn ich meinen Fuß nur ein bisschen hebe, geht die Mine hoch und Schluss. Ich stehe immer noch auf der Mine und ich bin jetzt ganz allein. Ganz allein. Den anderen habe ich gesagt, sie sollten lieber gehen. Ich werf euch meine Sachen zu, ich kann noch lange hier stehen. Ich könnte mich zur Seite werfen, flach auf mein Gesicht. Dann reißt es mir die Beine weg, so leben will ich nicht. Ich stehe immer drauf, der Mine und ich bin jetzt ganz allein. Ganz allein. Schon kriechen mir die Ameisen in meinen Stiefelschaft. Kann mein Bein nicht ruhig halten, hab nicht mehr die Kraft. Hab keine Angst mehr, keine Wut, hab alles ausgeschwitzt. Ich denke jetzt eiskalt und klar, wo es mir nichts mehr nützt. Ich stehe immer drauf, der Mino, ich bin jetzt ganz allein. Ganz allein. Ein Gedanke fängt an, sich in meinem Kopf zu drehen. 10 Millionen schon wie mich auf einer Mine stehen. Ich trage nur noch diesen Satz in mein Notizbuch ein und werf es weg und stelle mich dann auf mein anderes Bein. Ich stehe immer noch auf der Mine, aber nicht nur ich allein. Barcelona. Keine Atempause gibt es für die Anwohner in den Sauf- und Partytourismuszonen der Stadt. In den vergangenen Tagen gab es erneut Proteste im Stadtviertel Barceloneta gegen die immer stärker überhandnehmenden Massen, die des Nachts gröhlend, urinierend, schreiend und eine Dreckspur hinter sich lassend die Wohngebiete zu Ballermann-Zonen umfunktionieren. Hierzu gesellen sich dann die Nebenplagen solcher Massenbewegungen wie Diebstahl, Handtaschenraub, Straßenprostitution und Fucking in the Street oder in Hausfluren und allerlei Unliebsames mehr. Mit wem man auch in diesen Tagen spricht, die Leute haben die Schnauze gestrichen voll von dieser Art von Tourismus. Die neue Stadtverwaltung hat mittlerweile schon einiges Schlimme verhindert, nämlich die Neuzulassung von großen Hotelbauten. Dann will man überprüfen Lizenzvergaben für allerlei elektrische Dreiräder, Zweiräder, Einräder, Vierräder und Achträder, die links und rechts und rauf und runter durch die Stadt sausen, surren und die Leute von den Bürgersteigen scheuchen. Dann wird natürlich auch versucht, die ganze Privathotelsituation zu regeln, wo sogenannte Pisos Patera die Nachbarn zum Verzweifeln bringen, indem bestimmte Wohnungen mit Touristen vollgestopft werden, die nachts Trepp auf, Trepp ab, Tür auf, Tür zu, rein und raus rennen, sich betrinken, in dem Hausflur grölen und die Tür auf der Straße offen lassen und allerlei harte Geschichten mehr. Mittlerweile macht ein Witz die Runde, der sagt, was ist der Unterschied zwischen Touristen und Terroristen? Nun, letztere haben Sympathisanten. Sommer, liebe Zuschauer, das ist für viele auch Reisezeit. Aber besonders beliebte Touristenziele werden nicht nur zur Hochsaison von Besuchern regelrecht überrannt. Die Touristen bringen zwar Geld, aber auch jede Menge Ärger und Probleme. Barcelona zum Beispiel, in der attraktiven Metropole am Mittelmeer, sind die Übernachtungszahlen in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Aber die wenigsten Einwohner profitieren davon. Im Gegenteil. In manchen Stadtvierteln fühlen sich die Einheimischen mittlerweile wie in einem Vergnügungspark. Und so wird der organisierte Protest gegen Lärm, Dreck und steigende Mieten immer lauter. Die neue Stadtverwaltung scheint jetzt darauf zu reagieren. Stefan Schaaf hat sich ins Getümmel gestürzt. Hochbetrieb im Hafen von Barcelona. Täglich legen hier gleich mehrere Kreuzfahrtriesen an und spülen Heerscharen von Touristen an Land. Nur wenig später finden sich diese Massen in der Innenstadt wieder, etwa auf den Ramblas der Flaniermeile. Barcelona ist angesagt, Barcelona ächzt und stöhnt unter dem Besucheransturm. 8 Millionen Gäste pro Jahr, Tendenz steigend. In den Markthallen sucht man Einheimische, fast ebenso vergeblich wie an den Stränden. Sonnenbaden in einer der coolsten Städte Europas. Viele Anwohner sind nur noch genervt, etwa im Viertel La Barceloneta, direkt am Strand. Manel Martinez und seine Freunde gehen auf Patrouille. Sie haben sich in einem Stadtteilverein organisiert. In ihrem Barrio werden nämlich viele Wohnungen meist illegal an Touristen vermietet. Anwohner protestieren mit Plakaten gegen diese Geschäftemacherei. Bald gäbe es hier keinen Platz mehr für normale Menschen, sagen die Aktivisten, weil immer mehr Wohnhäuser in lukrative Touristenherbergen umgebaut würden. Wir haben entdeckt, dass von insgesamt 8000 Wohnungen 1500 für den Tourismus verwendet werden. Die Verdrängung von Anwohnern ist brutal. Und mit immer mehr Touristen verwandelt sich der Stadtteil in eine einzige Partyzone, Ballermann in Barcelona. Ein paar Franzosen meinten schon, dass hier sei die Copacabana von Europa, alles sei erlaubt, Fiesta ohne Ende. Diese Fotos haben für Empörung gesorgt, italienische Touristen hemmungs- und hüllenlos im Supermarkt. Denen ist alles egal, sie zeigen sich nackt auf den Balkonen, pinkeln irgendwo in die Straßenecken, das ist unsere Wirklichkeit. Und wenn es dunkel wird in Barcelona, dann steigen auch die Dezibelwerte in den angesagten Vierteln der Stadt. Ein ständiger Lärmpegel bis mitten in die Nacht, für die Anwohner ist das unerträglich. Für Pep Miró zum Beispiel. Hören Sie mal, so geht das bis 2-3 Uhr früh. Es gibt ältere Leute, die deswegen wegziehen mussten, etwa zu ihren Kindern, die außerhalb der Stadt leben oder in Vierteln, die nicht so betroffen sind. In La Barceloneta entlädt sich der Zorn darüber immer wieder in Protesten. Die einen wollen Party machen, die anderen ihre verdiente Ruhe haben. Das kann in solchen Stadtteilen auf Dauer nicht gut gehen. Weg mit dem Besoffenen, rufen diese Anwohner. Seit Juni regiert im Rathaus ein linksalternatives Bündnis und das hat jetzt die Notbremse gezogen. Ein Jahr lang sollen keine neuen Hotelprojekte genehmigt werden. Man will eine Atempause. Wir müssen diskutieren, wie wir den Tourismus neu organisieren, damit die Stadt davon profitiert, aber auch die Touristen selbst, denn die möchten doch auch eine liebenswürdige Atmosphäre. 30 konkrete Hotelvorhaben wurden erst einmal eingefroren, etwa dieses am Plaza Catalunya. Mehr als 100.000 Menschen in Barcelona arbeiten im Tourismusbereich, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Hotellobby schlägt Alarm. Investoren würden mit einem Baustopp abgeschreckt. Solche voreiligen Entscheidungen sorgen für Unruhe in der Finanzwelt. Und als Stadt verliert man nicht nur Investitionen, sondern auch neue Arbeitsplätze. Es bleibt eine schwierige Gratwanderung, gerade auch im Viertel La Barceloneta. Der massive Touristenansturm verändert dramatisch die Sozialstruktur, erklären uns die Aktivisten. Das wird im Hundesalon von Montse Ortega deutlich. Die langjährige Ladenbesitzerin muss hier demnächst ausziehen. Das tut schon sehr weh, aber ich kann einfach nicht eine Miete von 1.000 Euro für 24 Quadratmeter bezahlen. Und so wie mir ist es schon sehr viele Menschen aus diesem Viertel ergangen. Die Mitglieder der Stadtteilgruppe zeigen uns dann noch einen Erfolg ihrer Arbeit. Dieses Haus wurde versiegelt, weil hier alle Wohnungen illegal an Touristen vermietet worden waren. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei. Diese Lage in Strandnähe ist sehr beliebt, sie wird von den Touristen sehr nachgefragt. Allein in dieser Straße gibt es 3 weitere Häuser, die ebenfalls versiegelt wurden. Die Anwohner gehen immer öfter auf die Barrikaden. Sie seien nicht generell gegen den Tourismus, sagen viele von ihnen. Die Urlauber würden ja auch viel Geld bringen. Aber sie wollen einen kontrollierten Tourismus, denn der scheint in Barcelona außer Rand und Band geraten zu sein. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. on hold. Daydreams at the water as the tides and flows, and it's all okay. Take it day by day. This is summertime. Nothing across my mind. As mankind, men, we forgive and understand. We dance into the storm and keep it from our home. 'Cause we are, 'cause we live. Electric, unpaid, what can I say? Let us share the silence. What on earth can occur? I'm not looking for commitment. Just give me your word. And it's all okay. Take it day by day. This is summertime. Nothing on my mind. As mankind, man, we forgive and understand. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Es ist Samstag, der 29. August 2015. Die Katastrophen, Hintergründe und kommentierten Meldungen. Madrid. Die Regierung Rajoy hat zu Beginn des Sommers das Boden- und Urbanisierungsgesetz geändert. Ab diesem Moment dürfen Naturgebiete, deren Vegetation durch Brand zerstört wird, wieder als Bauland deklariert werden. Ab da gab es kein Halten mehr. Tausende Waldbrände toben seitdem in ganz Spanien und zerstören unwiederbringlich die herrlichsten Naturreserven der Iberischen Halbinsel, zum Beispiel die prächtige Sierra de Gata. Die kriminellen Baulandspekulanten und ihre Brandstifter kommen straflos davon, weil dieses Gesetz gleichzeitig feuerpolizeiliche Untersuchungen untersagt. Sei gesagt, ein Gesetz, das zum Himmel schreit, wie so vieles in diesem Land. Berlin, Brüssel, Washington. 20% Schuldenschnitt für die hochverschuldete Ukraine und ihre rechte Oligarchenregierung unter IWF-Aufsicht. Was für Griechenland als eine Unmöglichkeit hoch 10 propagiert wird, Schuldenschnitt, praktiziert man im Krieg um NATO-Einflusszonen problemlos. Internationale Investoren, Banken, Hedgefonds, IWF, Brüssel, Berlin, alle sind sich einig, ihrer Clique in der Ukraine zu helfen. Die 100-Sekunden-Nachrichten der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nach Flüchtlingstragödie in Kühl-LKW. Der österreichischen Polizei zufolge stammen die 71 toten Männer, Frauen und Kinder vermutlich aus Syrien. Sie sind offenbar erstickt. Bei der Suche nach den Schleppern wurden in Ungarn 4 Männer festgenommen, darunter der Besitzer des Kühl-LKWs. 2 weitere Verdächtige sollen den Lastwagen gefahren haben. Zahlreiche ertrunkene Flüchtlinge befürchtet. Nach Angaben der libyschen Küstenwache kamen mindestens 200 Menschen ums Leben, als mehrere Schiffe unweit der Stadt Suwara kenterten. Etwa 200 Bootsinsassen konnten gerettet werden. Laut UN haben in diesem Jahr schon mehr als 300.000 Menschen versucht, über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Versammlungsverbot im sächsischen Heidenau aufgehoben. Das Verwaltungsgericht Dresden hatte dieses am Mittag für rechtswidrig erklärt. Mit der Begründung, der polizeiliche Notstand sei nicht ausreichend belegt worden. Kanzlerin Merkel sagte Sachsen für das Wochenende Hilfe durch die Bundespolizei zu. Übergangsregierung in Griechenland steht. Die geschäftsführende Ministerpräsidentin Thanou hat ihre Minister berufen. Sie wurden bereits vereidigt. Die Übergangsregierung soll die Amtsgeschäfte in Griechenland bis zu den geplanten Neuwahlen am 20. September übernehmen. Deutsche Hürdenläuferin holt Silber in Peking. Die Leipzigerin Cindy Rohleder hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft über 100 Meter überraschend den 2. Platz belegt. Rohleder musste sich nur der Jamaikanerin Williams geschlagen geben. Das Wetter. Heute Nacht meist trocken, morgen überwiegend sonnig. In der Mitte und an der Nordsee Wolkenfelder. 19 bis 35 Grad. Der Spiegel kommt diese Woche mit einer interessanten Titelbildmontage an die Kioske. Die Spinnen, die Bayern, 100 Jahre Franz Josef Strauß, der Freistaat und das verklärte Erbe eines korrupten Landesvaters. Da sieht man also die herrlichen Alpenlandschaften, Uli Hoeneß, Franz Josef Strauß, ein Bischof, eine Gemse, die auf dem Schloss von König Ludwig sitzt und da versucht ein Edelweiß zu fressen. Der ganze Artikel ist sehr flott und lustig und in einem, sagen wir mal, heiteren Ton gehalten. Die weiß-blaue Provokation. Und da heißt es Volkskunde. Schon der Titel ist natürlich volle Ironie. Maut, Betreuungsgeld, Abschiebelager. Die Bayern nerven den Rest der Republik. Warum die Bajuwaren einfach keine Ruhe geben? Ein Erklärungsversuch. Es handelt sich also weniger um eine Reportage als um einen lang angelegten Essay, der geht über viele, viele Seiten. Ich zitiere einmal aus diesem interessanten Aufsatz. Während die meisten Regionen schrumpfen, wird die Bevölkerung in Bayern wachsen, um 3,5% bis 2030. Kein anderes Bundesland ist bei Urlaubern so beliebt. Kein anderes ist wirtschaftlich so erfolgreich. In keinem anderen lebt man sicherer. Keinem anderen geht es so gut wie Bayern. Man fragt sich also, warum es ausgerechnet dieser Sehnsuchtsort ist, aus dem so oft Ideen kommen, die der Rest der Republik nicht versteht. Warum es die Bayern sind, die alle anderen ständig nerven. Warum Bayern immer so anders sein müssen, als wäre dies ein göttliches Gebot. Es gab eine auffällige Häufung in jüngster Zeit. Projekte, die kein anderer will, wie die Pkw-Maut. Initiativen, die aus der Zeit gefallen sind, wie das Betreuungsgeld. Parolen, die mindestens Pegida-tauglich waren, wie die über die Balkanflüchtlinge. Versuche, Stromtrassen oder Atommülllager auf eigenem Grund zu verhindern. Getreu dem Motto, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Und zuletzt der angekündigte Widerstand gegen ein Einwanderungsgesetz, für das es noch nicht mal einen Entwurf gibt. Bayern war schon immer eine Provokation und wenn die Bayern am 6. September den 100. Geburtstag von Franz Josef Strauß feiern, dann huldigen sie einen Mann, der diese Provokation verkörpert hat wie kein anderer. Der letzte bayerische Monarch ließ der Bonner Republik keine Ruhe, sei es mit seiner kabarettreifen Rhetorik, sei es mit seinen Alleingängen und Affären. Von Bayern gehen die meisten politischen Dummheiten aus, hat Strauß selbst gesagt. Aber wenn die Bayern sie längst abgelegt haben, werden sie anderswo noch als der Weisheit letzter Schluss verkauft. In diesen Tagen aber hat man den Eindruck, dass es selbst dazu nicht mehr reicht. Es gibt keinen Minister aus Bayern mehr, der wie Strauß mit Zornesröte im Gesicht den Bundestag das Fürchten lehrte. Und auch keinen wie Theo Weigel, der in der Verantwortung für das ganze Land den Übergang in die Europäische Währungsunion meisterte. Bayern hat politisch an Format verloren. In diesem Bayern, so heißt es weiter in dem Spiegelartikel, schimpft ein CSU-Generalsekretär erwartungsgemäß über die schrille Minderheit der Homosexuellen, während ein CSU-Bürgermeister aus München die Parade am Christopher Street Day anführt und die Öffnung der Ehe für Homosexuelle fordert. In diesem Bayern verbeißt sich die CSU-Führung im Streit um das Betreuungsgeld für Mütter, die zu Hause bleiben, während Junge und Frauen in der Partei für mehr Krippen und Hortplätze kämpfen, da Bayern mit einer Betreuungsquote von 27% den letzten Platz belegt. In diesem Bayern warnt eine Zukunftsstudie von McKinsey davor, dass das Land trotz solider Wirtschaftsdaten den Anschluss an die Zukunft verpassen könnte. Start-ups aus der digitalen Welt gehen lieber nach Berlin statt ins teure München. Kinder nicht akademischer Eltern haben es in Bayern besonders schwer, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Und dieses Bayern gewinnt längst nicht mehr jeden Bildungsvergleich unter den Bundesländern. Der bayerische Musterschüler, er ist von gestern. Das Land befindet sich in einem Spagat zwischen Urigkeit und Utopie, zwischen traditioneller Einheitspartei und moderner Vielfalt. Und Horst Seehofer versucht, diesen Spagat mitzumachen. Er hofft, viele unterschiedliche Wähler zu erreichen, um die absolute Mehrheit zu bewahren, die zur CSU gehört, wie der Meisterschaftssieg zum FC Bayern. Ohne eine Alleinregierung sei die CSU nichts, sagt Seehofer selbst. Ein Nichts in Bayern, ein Nichts im Bund. Über den politischen Urhelden aller rechten Bayern zumindest ist mittlerweile und war damals auch schon bekannt, dass dieser Mann korrupt war bis in die Haarspitzen. Er giftete, polterte und lieferte jede Menge Affären. Trotzdem, so bedauern viele Autoren, besonders der Autor im Spiegel, ein gewisser Herr Jan Fleischhauer, trotzdem fehlt heute eine Urgewalt wie Franz Josef Strauß. Und dann schreibt er eine lange Würdigung zum 100. Geburtstag dieses für uns damals ultrarechten Politikers, den wir natürlich mit allen Mitteln bekämpften. Es ist bekannt, dass Strauß Briefkastenfirmen im Ausland unterhielt, wo er sich die Schmiergelder hat hinüberweisen lassen. Jedenfalls, am 6. September wäre Strauß 100 Jahre alt geworden. Unter den Politikern, die Deutschland geprägt haben, ist er die Begabung, die nie ans Ziel gelangte. Es hat bei ihm nicht zum Kanzler gereicht, obwohl er sich selbst weitaus geeigneter fand als seinen Rivalen Helmut Kohl. Seinen Posten als Verteidigungsminister musste er im Zuge der Spiegel-Affäre räumen. Das Königtum, das er nach dem endgültigen Abschied aus Bonn in seiner Heimat als Ministerpräsident errichtete, war ihm selbst eher eine Art Exil. Aber auch als ewiger Zweiter ist Strauß im Walhall der Politik so präsent wie wenige, die zu ihrer Zeit über mehr Macht und Ansehen verfügten. Bis heute reicht es, so der Spiegel, seinen Namen zu erwähnen, um lebhaftes Erkennen hervorzurufen. Wer vor 1970 geboren ist, hat noch den Strauß-Ton im Ohr, diese von kurzen Luftschnappern unterbrochenen Kadenzen, bei denen man den Redner auf seinen Fersen wippen vor sich sah, jeden Satz mit vollem Körpereinsatz akzentuierend. Wer jünger ist, hat zumindest eine Ahnung von dem Mann, der über das junge Nachkriegsdeutschland kam wie eine Urgewalt. Kein anderer Politiker hat die Deutschen zu Lebzeiten so gespalten wie der Metzgersohn aus München. Polarisierend ist ein viel zu schwaches Wort, um die Reaktion auf ihn zu beschreiben. Selbst aus relativ temperierten Menschen wich jede Zurückhaltung, wenn es um Strauß ging. Kohl wurde von den Linken verachtet. Strauß wurde gehasst. Berlin. Thema Bundeshaushalt. Es gibt ein dickes Plus. Schäuble rechnet mit einem Milliardenüberschuss. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU wird dieses Jahr einen deutlichen Überschuss im Bundeshaushalt erwirtschaften. Seine Experten rechnen mit einer Höhe von 5 Milliarden Euro, vielleicht sogar etwas mehr. Das deutliche Haushaltsplus ergibt sich vor allem aus den Steuereinnahmen, die dank guter Konjunktur und Beschäftigungslage kräftig sprudeln. Aber auch die Einnahmen aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen fielen deutlich besser aus, als es in Berlin erwartet worden war. Für 2015 hatte der Finanzminister ursprünglich einen Etat ohne Neuverschuldung, aber auch ohne Plus eingeplant. Schäuble darf das überschüssige Geld nicht einfach für neue Staatsausgaben verwenden. Die Bundeshaushaltsordnung verpflichtet ihn, mit den Milliarden Altschulden zu tilgen. Noch einmal Berlin, Thema Geheimdienste. Verzicht auf Fantasienamen werden dem BND nun vorgeschrieben. Spione und andere Angestellte des Bundesnachrichtendienstes BND, in letzter Zeit in allerlei Skandale und Affären verwickelt, sollen sich weniger tarnen. BND-Präsident Gerhard Schindler will, dass die meisten seiner rund 6.500 Mitarbeiter künftig auf ihre Decknamen verzichten und im privaten Umfeld den BND offen als Arbeitgeber benennen. Ausnahmen soll es in besonders gefährdeten Bereichen geben, etwa im Ausland. Wir werden uns dort, wo es möglich ist, öffnen, heißt es in einem internen Papier. Der Vorstoß ist Teil der Transparenzoffensive Schindlers. Bereits im vergangenen Jahr hatte er veranlasst, dass BND-Außenstellen mit Tarnnamen wie Ionosphäreninstitut auch offiziell als Teile des Auslandsgeheimdienstes erkennbar werden. Wenn Sie also demnächst jemand kennenlernen, meine Damen und Herren, der beim Deutschen Bundesnachrichtendienst angestellt ist, dann kann es passieren, dass er sich folgendermaßen vorstellt. Guten Tag, mein Name ist Felix Meyer. Ich arbeite für den Bundesnachrichtendienst. Ich sammle illegal Daten über Sie und über alle, die ich kenne, höre Telefone ab und gebe die Daten dann illegal an die amerikanischen Geheimdienste weiter, die uns Tag und Nacht überwachen. Wir helfen Ihnen dabei. Und das Institut zur Erforschung des Wasserkopfs ist natürlich eine Tarnung, da sie nur unsere Lausch- und Abhöranlagen installiert. Guten Tag. Ein kleines Bierchen vielleicht? Berlin, Thema Tourismus. Auch Deutschland ist ja mittlerweile ein beliebtes Tourismusziel für Touristen aus aller Welt. Mehr Niederländer, weniger Russen. Es gibt Klischees, die wirklich stimmen. Zum Beispiel, dass Holländer Wohnwagen lieben und besonders gern nach Deutschland reisen. Wie das Statistische Bundesamt in einer neuen Erhebung zum Tourismus mitteilt, verzeichneten die heimischen Campingplätze in der ersten Jahreshälfte 1,18 Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste. Mehr als die Hälfte davon geht auf das Konto niederländischer Urlauber. Das Reiseziel Deutschland erfreut sich nicht nur bei den campingbegeisterten Nachbarn, sondern fast überall auf der Welt wachsender Beliebtheit. Wenn es so weitergeht wie in den ersten Monaten des Jahres 2015, steuert die Republik erneut auf einen Rekord zu. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben um 4,7% auf 34,4 Millionen. Fast alle Nationalitäten kamen öfter als 2014, auch die Griechen. Ein starker Einbruch wurde nur bei den Touristen aus Russland verzeichnet. Die Zahl ihrer Übernachtungen sank um 29,6%. Touristen aus dem Ausland in Deutschland, Übernachtungen in Millionen. 1992 waren es 38,2 Übernachtungen und im Jahr 2014 waren es schon 75,6 Millionen Übernachtungen. Das ist eine Veränderung 2014 gegenüber 1992 um 98%. Übernachtungen in Deutschland nach Herkunftsländern gestaffelt, Januar bis Juni 2015 in Millionen, Niederländer 4,38 Millionen, Schweizer 2,78, USA-Bürger 2,47, Großbritannien 2,4 Millionen, Italien 1,71, Österreich 1,66, Frankreich 1,52, auf dem siebten Platz und auf dem elften Rang China mit schon über einer Million Touristen bzw. über einer Million Übernachtungen in Deutschland. Gucken wir uns einmal die Presse an im Internet. Die junge Welt, heute Samstag, 29.08.2015, kommt mit der Schlagzeile inszenierter Notstand. Gericht hebelt Demonstrationsverbot in Sachsen aus. Wieder Brände in Flüchtlingsunterkünften. Behörden prüfen laut Spiegel Existenz rechtsterroristischer Zellen. Die Serie von Bränden in Flüchtlingsunterkünften reißt nicht ab. Am Freitagmorgen stand der Dachstuhl eines Asylbewerberheimes in Aue im Erzgebirge in Flammen. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Es sei bereits der vierte Brand innerhalb von 4 Tagen auf dem Gelände gewesen, meldete die Freie Presse. Ein Anschlag ereignete sich in Salzhemmendorf bei Hameln in Niedersachsen. Unbekannte Täter schleuderten in der Nacht zum Freitag einen Molotow-Cocktail durch ein Fenster in einem ehemaligen Schulgebäude. Eine Mutter und ihre 3 kleinen Kinder, die in der Wohnung schliefen, seien zum Glück unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Die Familie brachte man in eine andere Unterkunft. Sie wird dort psychologisch betreut. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt überprüfen laut einem Spiegelbericht, ob sich hinter den zahlreichen Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte rechtsterroristische Zellen verbergen. Dem Vorabbericht zur aktuellen Spiegelausgabe zufolge haben die Polizeibehörden der Länder aktuell 384 sogenannte islamistische Gefährder registriert, aber nur 16 aus dem neonazistischen Milieu. Das Problem extrem rechter Strukturen werde systematisch kleingeredet, kommentierte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, die Linke, gegenüber dem Magazin diese Zahl. Sächsische Behörden versuchten am Donnerstag und Freitag vor der rechten Bedrohung mit einer Anordnung des polizeilichen Notstands in Heidenau über das gesamte Wochenende zu kapitulieren. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr sollte im Zuge rassistischer Aufmärsche im Freistaat zu diesem Mittel gegriffen werden. Bejubelt wurde das Dekret von Rechten in sozialen Netzwerken. Das Verwaltungsgericht Dresden urteilte Freitagmittag in einer Eilentscheidung allerdings gegenteilig. Das Demonstrationsverbot sei offensichtlich rechtswidrig und nicht hinreichend vorgetragen und belegt worden. Getroffen hätte die Notstandsverordnung vor allem ein Willkommensfest für die Flüchtlinge vor einem ehemaligen Baumarkt, das das Bündnis Dresden Nazifrei nun am Freitagnachmittag veranstalten konnte. Es heißt, wachsam sein, etliche Neonazis haben nach Heidenau mobilisiert, sagte ein Sprecher des Bündnisses im Vorfeld gegenüber Junge Welt. Landesinnenminister Markus Ulbich wollte die gerichtliche Aufhebung des Notstandes in letzter Sekunde noch verhindern. Bleiben wir in der Jungen Welt. Karlsruhe, enge Grenzen für Razzien in Redaktionen. Das Bundesverfassungsgericht musste erneut die Pressefreiheit in Schutz nehmen. Redaktionsräume und Wohnungen von Journalisten dürfen nicht durchsucht werden, um den Verdacht von Straftaten durch Informanten aufklären zu können, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss. Demnach sind Razzien nur zulässig, wenn ein konkreter Verdacht gegen einen Medienvertreter besteht. Den nächsten Blick wollen wir noch in die Taz werfen. Vom heutigen Samstag, dem 29. August 2015. Chancen der kurdischen Selbstverwaltung autonom in der Region. Einen kurdischen Staat wollen weder Nachbarn noch Großmächte. Mit dem Zerfall Iraks und Syriens ergeben sich trotzdem Chancen. Dazu gibt es einen langen Artikel in der Taz vom heutigen Samstag. Weitere Themen? Rassistischer Anschlag in Niedersachsen, 3 Verdächtige festgenommen. Nach dem Brandanschlag in Salzhemmendorf verhaftete die Polizei 2 Männer und eine Frau. Erste Geständnisse sollen vorliegen. Weiterhin gibt es einen Kommentar zur Flüchtlingskatastrophe, nennt es doch einfach Volksfest. Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte fordert, die schlechte Lage der Flüchtlinge zu verbessern. Er hat recht, auch wenn seine Wortwahl eine Katastrophe ist, das schreibt Herr Gerion Asmuth in der Taz vom heutigen Samstag. Türkischer Verdächtiger verhaftet nach Bombenanschlag in Bangkok. In der Wohnung des Mannes soll Material zum Bombenbau gefunden worden sein. Führt die Spur nun zur rechtsextremen türkischen Organisation Graue Wölfe? Fragt die Taz. Vorerst keine Anklage gegen Gysi. Die Taz schreibt dazu, Stasi-Vorwürfe gegen linken Politiker. Gregor Gysi droht erst einmal keine Anklage wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Doch das könnte sich noch ändern. Libysche Mittelmeerküste, mehr als 200 Flüchtlinge ertrunken, die Schreckensmeldungen reißen gar nicht mehr ab. Beim Untergang eines Fischkutters sind vor Libyen mehr als 200 Flüchtlinge ertrunken. Unweit der Unglücksstelle wurden mehr als 1000 Menschen gerettet. Vietnam lässt 18.500 Gefangene frei vor dem Unabhängigkeitstag. Vor dem 70. Jahrestag der Erklärung zur Unabhängigkeit leert Vietnam seine Knäste. Politische Gefangene sind nicht darunter. Das kritisiert die Organisation Human Rights Watch. Gericht in Dresden über Heidenau. Versammlungsverbot ist rechtswidrig, das hatten wir vorhin auch schon kommentiert und erklärt. Das Versammlungsverbot in Heidenau ist rechtswidrig, hat das Verwaltungsgericht Dresden entschieden. Zuvor hatte Vizekanzler Gabriel scharfe Kritik geäußert. Nachrichten aus dem Nahen Osten. Zum Schluss ein Blick auf die Spiegel-Webseite vom heutigen Samstag. Das Thema Flüchtlinge ist natürlich die Meldung Nummer 1 in allen Medien. Duhok im Nordirak, 500.000 Einwohner, 650.000 Flüchtlinge und es geht, lautet die Schlagzeile. Man sieht das Foto von einem Mann mit Kindern vor einer Wellblechhütte und sie schauen trotzdem fröhlich in die heiße Sonne. Mehr Flüchtlinge als Einwohner, in Duhok ist das inzwischen Alltag. Die Stadt im Nordirak hat sich damit arrangiert. Doch fürchten die Bewohner einen neuen Ansturm, wenn die Schlacht um das nahe Mosul beginnt. Ein unglaublicher Krieg, den die USA, den Bush, Aznar und Komplizen damals durch die Bombardierung und die Invasion des Irak eingeleitet haben. Heute haben wir immer noch die Folgen dieses verbrecherischen Krieges vor Augen. Ein Bericht über den rechtsextremen Milliardär Trump. Univision-Moderator Ramos: Trump macht Rassismus in den USA wieder hoffähig. Für viele Latinos in den USA ist Jorge Ramos ein Held. Der TV-Moderator legte sich bei einer Pressekonferenz mit Donald Trump an, stritt mit ihm über die Einwanderer aus Mexiko. Hier erläutert Ramos, warum er den Republikaner für so gefährlich hält. Dazu gibt es ein Video. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Go ahead. Here's what we're going to do. Ready? Okay. No, no. Let me tell you. We're going to do it in a very humane fashion. Believe me. I have a bigger heart than you do. Okay, thank you, thank you. Go back to Univision. Man sieht diesen hochgeföhnten, rechtsradikalen Multimilliardär vor dem Mikrofon. Go back to Univision. Arrogant, schulmeisterlich versucht er, die kritischen Fragen des Journalisten abzuwürgen. Ein hässliches Spektakel, aber ein mutiges Spektakel von Seiten des Journalisten natürlich. Dann löst sich aus dem Hintergrund eine Art kahlgeschorener Bodyguard-Freak und die Form wahrend natürlich schleusen sie bzw. zwingen sie den Latino-Journalisten hinauszugehen bzw. den Saal zu verlassen. Das ist die Art von Demokratie, die den USA droht, wenn solches rechtsradikale Gesindel, das nicht weiß, wohin mit seinem stinkenden Geld, an die Macht kommen würde. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Als keins. Die schlauen Bücher und die schöne Musik führen die Seele in ihr, denn hier drin ist Krieg. Und weiter nach Plan, wir wissen gar nichts, aber wenden es an. Es ist immer für nur sein. Die Runde schweigen geht auf mich. Immer sein und tust auf jeden, ob er Lust hat oder nicht. 3, 2, 1, hab keinen Bock mich zu zerreißen, um glücklich zu sein. 1, 2, 3, leg Beständigkeit im Wandel, wär ich vorne mit dabei. Ein Pfennig für jeden Versuch. Ich wär mal aus dem Müde, doch zumindest gut betucht. Und weiter nach Mars, ich mähen jeden Tag den Rasen und den Beißen ins Gras. Es ist ein immer für immer sein. Die Runde schweigen geht auf mich. Es ist ein immer für immer sein. Und tust auf jeden, ob er Lust hat oder nicht. Thank you. immer für immer sein. Die Runde schweigen geht auf mich. Es ist denn immer für immer sein. Die Runde schweigen geht auf mich. Toast, auf jeder Lust hat oder nicht. Frag mich nicht, was es heißt, wenn man genug vom Leben weiß. Mir fehlt die Antwort und die Zeit. Ba-ba-da-da. Hey, ba-ba-da-da. Immer noch ein sehr schwüler Sommer hier im Zentrum von Barcelona, in der Katalanenmetropole. An diesem heißen, heißen Samstag, dem 29. August 2015. Letzte halbe Stunde Niemandsland hat begonnen. ...70 Jahre Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Dazu haben wir eine Reportage von der ARD übernommen, die hörenswert ist und vielleicht auch sehr lehrreich, denn es herrschte ja nach dem Krieg ein Mythos, ein amerikanischer Mythos, der sagte, die Atombomben waren gut, sie haben Menschenleben gerettet, sie haben dafür gesorgt, dass der Krieg schneller zu Ende war und dadurch wurden sehr viele Tausende von amerikanischen Boys davor bewahrt, von japanischen fanatischen Soldaten noch kurz vor Kriegsende ermordet zu werden und so weiter und so weiter. Ob das alles stimmt, das stellte man sowieso immer dahin, aber nun gibt es neue Forschungsergebnisse und auch neue Untersuchungen und neue historische Studien zu diesem Thema. Wir hören da mal rein. Radio 1. Sehr verehrte Damen und Herren, was sagt Ihnen Fat Man, was sagt Ihnen Little Boy? Genau, Little Boy wurde über Hiroshima abgeschmissen 1945 und Fat Man über Nagasaki. Es war der 9. August 1945, 11 Uhr und 2 Minuten. Eigentlich sollte Fat Man über einer Werft abgeschmissen werden, aber dann hat man sich dazu entschieden, es über einer Mitsubishi-Waffenfabrik abzuschmeißen. Das Ziel wurde um 2 Kilometer verfehlt. Und doch wurden 36.000 Menschen getötet, direkt verkohlt. Viele, viele sollten an den Folgen sterben. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass man heute alles über Hiroshima und Nagasaki weiß. Dem ist aber nicht ganz so und das beweist uns jetzt Klaus Scherer. Hallo Herr Scherer. Hallo. Er hat ein Buch geschrieben, Nagasaki, der Mythos der entscheidenden Bombe. Und er ist Autor einer Dokumentation, die heute Abend um 23.45 Uhr läuft. Nagasaki, warum fiel die zweite Bombe? Also, warum fiel die zweite Bombe, Herr Scherer? Ich bin mit der Frage angetreten und habe namhafte Historiker, vor allen Dingen in den USA, befragt. Und die sagten, es gab im Grunde 2 Bomben, deswegen fielen 2 Bomben. Es gab eine Uranbombe, die auf Hiroshima fiel und es gab auch noch eine Plutoniumbombe, die mit wesentlich mehr Geld und Aufwand erforscht und gebaut wurde. Und da schwingt natürlich schon die Andeutung eines Waffentests mit. Und was vor allen Dingen bemerkenswert ist, nach dem Krieg wurde schon sowohl von Militärs als auch von Wissenschaftlern kritisiert, dass diese Bombe militärisch unnötig gewesen sei, dass sie moralisch verwerflich gewesen sei. Das deckte sich nur zu durch diese Variante. Sie war nötig, um den Krieg zu beenden. Sie hat im Grunde mehr Menschenleben gerettet. Gedeckt durch Fakten des Entscheidungsprozesses ist das, sagen die Historiker, allerdings nicht. Lass uns mal ein bisschen über die Notwendigkeit sprechen. Wie war denn die Situation im Krieg zwischen Amerika und Japan? Naja, es war ein blutiger Inselkrieg und Japan hat in der Tat nicht kapituliert. Es wollte das Kaiserhaus retten. Truman, der Präsident, wartete auf das Testergebnis der Plutoniumbombe und fuhr nach Potsdam, um sich mit Stalin zu treffen. Da hatte er gehofft, Stalin würde dieser Koalition gegen Japan beitreten, offen und unterschreiben und sagen, okay, wir machen wieder die Anti-Hitler-Koalition. Dann kam der Bericht des militärischen Leiters des Manhattan Projects, das die Plutoniumbombe gebaut hatte. Es sei ein 60 Meter hoher Stahlturm, verglüht binnen Sekunden, und Truman änderte seinen Plan. Er hatte jetzt diese Bombe in der Hand und er wollte Stalin außen vor halten. Er wollte den gar nicht mehr am Siegertisch haben. Er hat auch darauf verzichtet, worum ihn viele gebeten hatten, von Eisenhower bis hin zu seinem Kriegsminister. Gib den Japanern das Signal, dass sie den Kaiser behalten dürfen, dann kapitulieren sie schon jetzt. Viel, viel leichter. Das hat er nicht gemacht. Und die These steht im Raum, dass er bewusst die Zeit noch hinausgezögert hat, dass er die Bomben werfen kann. Und zwar beide, weil die Plutoniumbombe die war, die in Serie gehen sollte. Stalin wiederum hat auch Truman gesagt, lass uns die Japaner noch ein bisschen im Schlaf wiegen. Man hat sich darauf verständigt, weil Stalin wiederum Zeit brauchte, um noch seine Truppen nach Asien zu verlagern, damit er auch noch einen Teil der Beute kriegen konnte. Und die Japaner waren sozusagen naiv genug, um sich darauf einzulassen, denn sie hofften, Stalin würde einen Frieden vermitteln und das Kaiserhaus retten. Erst das am 8. August zwischen den beiden Bomben hat Japan umdenken lassen, nicht die Atombombe. Und warum hat man dann die stärkere Bombe, Fat Man, also die Plutoniumbombe, nicht direkt über Hiroshima geschmissen? Ich denke, es war ein Motiv, dass sich die Bomben steigern. Das bedeutet, für die Wissenschaftler und für amerikanische Militärs wäre es ganz blöde gewesen, wenn die Japaner kapituliert hätten nach Hiroshima. Sicherlich hätte es welche gegeben, die gesagt hätten, okay, besser, man wirft sie nicht. Es gab sogar in Los Alamos Wissenschaftler, die verlangten, die eine Petition auf den Weg bringen wollten, dass man die Bombe nur demonstriert im Pazifik über unbewohntem Gebiet. Oppenheimer hat das kassiert, der wissenschaftliche Leiter. Diese Petition hat Los Alamos nie verlassen. Aber es gab eben auch Kräfte, die darauf drängten, beide Bomben zu werfen oder zumindest andere Optionen ungenutzt zu lassen, dass der Krieg vielleicht früher enden könnte. Und im Nachhinein war deswegen die Verklärung umso notwendiger, umso angenehmer zu sagen, ja, die Bombe hat ja, die war zwar schlimm, aber sie hat noch Schlimmeres verhindert, weil danach hätte es eine Invasion gegeben und die wäre noch grausamer geworden. Erstens hätte es die nicht gegeben, weil Russland den Krieg erklärt hat. Und zweitens ist es unglaubwürdig, weil wenn man wirklich so vehement diese schreckliche Waffe nicht hätte einsetzen wollen, wie es auch Truman hinterher reklamiert hat, dann hätte man andere Optionen ernsthafter verfolgen müssen und nicht verhindern. Heute Abend also Ihre Nagasaki-Dokumentation in der ARD um 23.45 Uhr. Wir hören mal kurz uns einen Ton an, einen kurzen Ausschnitt. Eine Frau, die damals 16-jährig in einem Bunker in den Bergen überlebt hat. Ich sah diese verkohlte Leiche an. Das war einmal meine Mutter. Ich fasste kurz an ihren Fuß, dann fiel schon alles auseinander. Es zerfiel wie trockener Sand. Es wurde einfach zu Staub. Wir erkannten sie an einer Haarspange aus Schildpatt, die ich ihr einmal geschenkt hatte, und an einem Rest der Kleider, der noch erkennbar war. Ganz schön brutal, ganz schön deftig sozusagen. Inwiefern ist das notwendig, um Ihre These zu stützen, dass diese Bomben absolut unnötig waren? Das ist nicht Teil der These, um sie zu stützen. Das ist einfach eine Würdigung der Opfer. Sie können, finde ich, einen 45-Minuten-Film über das Kriegsende im Pazifik nicht machen, ohne auch Opfer zu hören, damit Geschichte auch greifbar wird. Das war mein Ziel, diese drei Punkte tatsächlich zu verbinden. Zum einen einmal den Blick auf Nagasaki zu richten, was bei den bisherigen Rückblicken meistens zu kurz kam. Zum zweiten einmal noch mit den Zeitzeugen zu reden, solange die noch leben. Das sind die letzten Möglichkeiten. Was die erlebt haben, ist unglaublich. Ich habe wirklich jetzt seit 20 Jahren, die ich Interviews mache, wenig erlebt, was mir so nahe ging. Und das Dritte, tatsächlich diese Hintergründe ein bisschen auszuleuchten. Und einer der Historiker, der sich wirklich seit Jahrzehnten damit befasst, Pulitzer-Preisträger, Oppenheimer-Biograf, sagt, Sie müssen das verstehen, das war unser guter Krieg. Wir haben den Faschismus in Europa bekämpft, wir haben den Militarismus in Asien bekämpft. Amerika war nicht in der Lage zu ertragen, dass auf diesem Krieg am Ende ein Schandmal kleben sollte. Nagasaki, warum fiel die zweite Bombe? Eine sehr sehenswerte Dokumentation. Leider ein bisschen spät, aber das kennen wir ja bei den Öffentlich-Rechtlichen heute Abend, 23.45 Uhr. Wir haben mit dem Autor gesprochen, Klaus Scherer, der unter anderem auch ein Buch geschrieben hat, Nagasaki, der Mythos der entscheidenden Bombe. Vielen Dank, Herr Scherer. Ich danke Ihnen. Na, Niemands Land. In diesen Tagen hat die Schauspielerin Marianne Sägebrecht Geburtstag. Sie wird 70. Wer erinnert sich nicht an die großartigen Filme Out of Rosenheim oder Rosalie Goes Shopping? Zusammen mit Ehemann und 7 Kindern lebt Rosalie in einem abgelegenen Flughafenhäuschen mitten in Arkansas. Während ihr Mann mit seinem alten Doppeldecker die Felder düngt, frönt die gebürtige Bad Tölzerin in regelmäßigen Abständen dem Konsumrausch. Per Kreditkarte, TV-Shopping und kleinen Scheckbetrügereien deckt sie sich und ihre Familie mit allerlei Luxusartikeln ein. Die bezaubernde Komödie über die shoppingsüchtige Rosalie war nach dem riesigen Erfolg von Out of Rosenheim die 5. und bis dato letzte Zusammenarbeit von Percy Adlon und Marianne Sägebrecht. Nun wird sie 70. Man muss schon alle ihre Verrücktheiten berücksichtigen, um sie zu verstehen. Die Frau, die gegen Windmühlen kämpft. Ich bin eine Donna Quixota und wie? Die Kräuterhexe, Kneipenwirtin und Esoterikerin. Ich bin eine Delfinenmama und das Wasser ist mein Element. Die Kabarettistin und Performerin des Sauerkraut-Rap. Leberkäse und Laugenbrezen, weißwürstige saure Zipfel, was ist das, we want to eat tonight? Vor allem aber die Rollenspielerin und Rollenverweigerin, die Anfang der 80er zunächst mal den deutschen Autorenfilm ordentlich aufmischte. Mit einem neuen Frauenbild, mit dem Beweis, dass bayerisch sexy ist und mit der bis heute schönsten Verführungsszene in der Münchner U-Bahn. Herr Huber? Woher wissen Sie denn, wie ich heiße? Hab's halt rausgebracht. Ja, und warum? Jetzt trinken wir miteinander eine Tasse Kaffee. Nein, ich muss jetzt heimgehen zum Essen. Ihre Frau ist doch gar nicht da. Woher wissen Sie das jetzt? Mei, hab's halt rausgebracht. Zuckerbaby von 1984, ihre erste Hauptrolle. Ausgestattet mit mörderischen High Heels und einem Schokoriegel lockt sie einen striezihaften U-Bahn-Fahrer, gespielt von Icy Gulp, an. Und wie sie das tut, wie sie sich dabei mit kompromissloser Offenheit von der schüchternen Bestattungsunternehmerin in eine schillernde Venusfalle verwandelt, das ist schon herzzerreißend komisch. Und der Beginn einer engen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Percy Adlon. Sie ist ein Original, wie wenn ich eine richtige Frau mit ihren Fantasien und mit ihren Vorstellungen und mit ihrer Innenwelt und ihren Träumen vor allem finde und die mich reinlässt. Nächster Halt, Odeonsplatz. Nur ein paar Jahre später, 1987, gelingt dem Gespann Adlon Sägebrecht ein Coup. Out of Rosenheim wird ein Überraschungshit des Independent-Kinos. Auch diese Geschichte ist schräg. Auch hier schimmert das Original Sägebrecht immer durch. Auch hier bringt sie, wie sie es nennt, ihre eigenen Aufblitzideen mit ein. Und dann lässt sie völlig los. Sie spielt, nein, sie ist Jasmin Münchgstettner, eine Frau, die nach einem Ehekrach in Texas strandet, im Trachtenjanker durch die Wüste stapft und sich radebrechend Land und Leute erobert. My name is Mrs. Münchgstettner. I'd like to paint you. Oh, I have to paint you. In your room. What? You want to paint me in my room? Mir ist ganz wichtig, dass die Färbung immer bleibt. Also ich trainiere das nicht heraus, wie einige Kollegen. Ich bin dann der Meinung, es bleibt nicht mehr viel übrig. Man trainiert sich auch die Seele mit. Und ich schaue halt dann, dass die Rollen immer so sind, dass es eine Volksfigur ist in verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Regionen der Welt. Aber das ist mir wichtig. Also man bleibt authentisch. Nach Out of Rosenheim hätte es für die Gärtnerstochter aus Starnberg die klassische Hollywood-Karriere werden können. Aber Marianne Sägebrecht nahm sich die Freiheit, nach Gusto zu entscheiden. Als Woody Allen anrief, hatte sie gerade keine Zeit. Sie drehte schon einen Autorenfilm in Baden-Baden. Als Arnold Schwarzenegger sie als böse Geliebte von Lucifer besetzen wollte, sagte sie, nein danke, eine Frau spielen, die ein Baby raubt, nicht ihr Ding. Bei Danny DeVito und seinem Rosenkrieg hingegen sagte sie gerne zu und gab mit Grandezza Christel, eine Au-pair-Dame aus Deutschland. These people are going to hurt each other. Kathy Bates als Beispiel, die ich auch kennenlernen durfte, die ich sehr verehre, die hat es genauso gemacht wie ich. Die sollte auch bleiben, man soll dann bleiben, man geht dann in die Readings, in die Castings, man muss dann natürlich abnehmen, das ist doch ganz klar. Also dann ging es mit dem Namen los, ja, you know, Mariana said, this would not be possible. Das hätte ich nie mitgemacht und die Kathy auch nicht. Kathy ist ja auch ein kräftiger Mensch. Die hat gesagt, ich gehe zurück nach Australien und so habe ich es auch gemacht. Geschadet hat ihr das nicht. Die Sägebrecht, sie strotzt vor Energie, dreht Filme, steht auf der Bühne, zuletzt als schrille Bavaria Toleranta am Münchner Gärtnerplatztheater, veranstaltet Lesungen, schreibt in den letzten Zügen an einer Autobiografie und will nächstes Jahr endlich mal nach Suriname reisen, das Seelenland ihrer Kindheit, weil doch, wie sie sagt, das Leben zwar vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden wird. Solange du nach dem Glücke jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein und wäre alles Liebste dein. Solange du um Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Jedem Wunsch entsagst, nicht Ziel mehr, noch Begehren kennst, das Glück nicht mehr mit Namen nennst, dann reicht dir des Geschehens Flut nicht mehr ans Herz und deine Seele ruht. Doch, ist ja Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland. Meister Jüchi war, wie man uns berichtet, von stiller, sanfter Art und so bescheiden, dass er auf Wort und Lehre ganz verzichtet. Denn Wort ist Schein. Und jeden Schein zu meiden, war er gewissenhaft bedacht. Welche Schüler, Mönche und Novizen vom Sinn der Welt, vom höchsten Gut in edler Rede und in Geistesblitzen gern sich ergingen, hielt er schweigend Wacht, vor jedem Überschwange auf der Hut. Und wenn sie ihm mit ihren Fragen kamen, den Eitlen wie den Ernsten, nach dem Sinn der alten Schriften, nach den Buddha-Namen, nach der Erleuchtung, nach der Weltbeginn und Untergang, verblieb er schweigend, nur leise mit dem Finger aufwärts zeigen. Fingers stumm beredtes Zeigen ward immer inniger und mahnender. Es sprach, es lehrte, lobte, strafte, wies so eigen ins Herz der Welt und Wahrheit, dass hernach so mancher Jünger dieses Fingers sachte Hebung verstand. Er bebte und erwachte. Thank you. An der Freude des Menschen am Schönen haben stets Geist und Sinn in gleichem Maße teil. Und solange Menschen fähig sind, sich mitten in den Drangsalen und Gefährdungen ihres Lebens solcher Dinge zu freuen, eines Farbenspieles in der Natur oder im gemalten Bilde, eines Anrufes in den Stimmen der Stürme und des Meeres oder einer von Menschen gemachten Musik, solange ihnen hinter der Oberfläche der Interessen und Nöte die Welt als Ganzes sichtbar oder fühlbar werden kann, worin vom Kopfdrehen einer spielenden jungen Katze bis zum Variationenspiel einer Sonate, vom rührenden Blick eines Hundes bis zur Tragödie eines Dichters ein Zusammenhang, ein tausendfältiger Reichtum an Beziehungen, Entsprechungen, Analogien und Spiegelungen besteht, aus deren ewig fließender Sprache den Hörern Freude und Weisheit, Spaß und Rührung zuteil wird, so lange wird der Mensch seiner Fragwürdigkeiten immer wieder Herr werden und seinem Dasein immer wieder Sinn zuschreiben können, denn der Sinn ist ja eben jene Einheit des Vielfältigen oder doch jene Fähigkeit des Geistes, den Wirrwarr der Welt als Einheit und Harmonie zu ahnen. Hermann Hesse aus Glück. Tschüss, Agur, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein schönes Wochenende. Werden Sie glücklich. Bis nächste Woche im September. Thank you.